Dialoge Seite 153. Ich werde wünschen, dass man bei jeder Gelegenheit Vergleiche zwischen den Handlungen meiner Herrschaft und denen vergangener Regierungen anstelle. Das wird der beste Weg sein, meine Wohltaten hervortreten zu lassen und die Dankbarkeit wachzurufen, die sie verdienen. Es wird sehr wichtig sein, die Fehler meiner Vorgänge plastisch hervorzuheben und zu zeigen, dass ich sie stets zu vermeiden verstand. Man wird daher gegen die früheren Regierungssysteme eine Art Abneigung, sogar einen Abscheu nähren, der schließlich nicht mehr behebbar ist wie eine Sühne.